sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Hier ist der linke Medienspiegel im März 2012. Wir werden uns heute befassen mit einem Jahr Fukushima und werden hier uns beziehen auf Artikeln vom IPPNW, also den Internationalen Ärzten gegen den Atomkrieg, auf einen Text von Kontratom, auf eine Darstellung der Grenzwerte generell. Damit werden wir beginnen. Mit einem, mit einer Entscheidung, die jetzt in den Tagen getroffen wird, und zwar, ob es Hermes-Bürgschaften für ein neues AKW in Brasilien gibt. Und abschließend werden wir aus der Graswurzelrevolution der März-Ausgabe einen Artikel euch noch zu Gehör bringen. Ja, das wird heute unsere thematische Sendung sein und ich hoffe, es ist hörbar, obwohl die Aufnahmequalität nicht so super ist. Also, alles Gute und eine hoffentlich hörbare Sendung. Hierbei mit den Grenzwerten, um hier eine kleine Anordnung zu geben. Ehe wir uns mit Nahrungsmitteln und der Verseuchung in Japan, in Fukushima befassen wollen. Für Lebensmittel gibt es Grenzwerte. Hierzu lässt sich generell sagen, es gibt keine sicheren Grenzwerte. Jede noch so kleine Dosis von Strahlung kann Erkrankungen und Todesfälle zur Folge haben. Die Festsetzung von Grenzwerten für die radioaktive Belastung von Lebensmitteln ist immer eine Entscheidung für eine tolerierte Zahl an Todesfällen. Hierbei ist zu sagen zu den deutschen Strahlenschutzverordnungen, dass für jeden Bürger bei Normalbetrieb von Kernkraftwerken eine maximale effektive Strahlendosis von insgesamt 1 Millisievert pro Jahr für einen einzelnen Expositionspfad, etwa die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser, sind maximal 0,3 Millisievert jährlich zulässig. Die geltenden Nahrungsmittelgrenzwerte für Lebensmittel akzeptieren dagegen ein Vielfaches, nämlich eine effektive Jahresdosis von mindestens 33 Millisievert für Erwachsene und von 68 Millisievert für Kinder. In anderen Ländern bestehen zum Teil wesentlich strengere Grenzwerte, so auch in den von Tschernobyl betroffenen Staaten Weißrussland und Ukraine. Lebensmittel, die dort nicht gehandelt werden dürfen, können ganz legal von EU-Staaten importiert und innerhalb Europas verkauft werden. Die neuen, strengeren EU-Grenzwerte gelten nur für Lebensmittelimporte aus Japan. Produkte, die höher belastet und damit für den direkten Import nicht zugelassen sind, können über den Umweg über andere Drittstaaten dennoch in der EU verkauft werden. Aber welche Grenzwerte gelten nun eigentlich aktuell? Es gab ja eine erstaunliche Entwicklung, so dass die Grenzwerte direkt nach Fukushima hochgesetzt wurden von der EU. Und zwar wurden sie kurzfristig von Mitte März bis zum 8. April von 600 Becquerel auf 1250 Becquerel und für manche Produkte gar auf 12.500 Becquerel pro Kilogramm hochgesetzt. Dieses wurde dann hektisch am 8. April wieder zurückgenommen. Wie sehen jetzt aber die Becquerel-Werte jetzt aktuell heute aus? Und zwar gibt es hierzu eine Tabelle, die bei Foodwatch und dem IPPNW, also der Internationalen Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg, zu finden ist. Und hier sind die Becquerel-Werte für Säuglingsnahrung und Milchprodukte bei 370 Becquerel für Importe aus Drittstaaten. Für Importe aus Japan gilt 200 Becquerel. Und die japanischen Grenzwerte sind 200 Becquerel. Für andere Lebensmittel, also nicht nur Säuglingsnahrung und Milchprodukte, gelten 600 Becquerel für Importe aus Drittstaaten. Und natürlich für Produkte, die in der EU produziert wurden. Für Importe aus Japan gelten 500 Becquerel. Und nach Berechnungen von Foodwatch und dem IPPNW wird empfohlen, dass nicht etwa 370 Becquerel oder 200 Becquerel, sondern 8 Becquerel pro Kilogramm Nahrung und bei Milchprodukten und Säuglingsnahrung und bei anderen Lebensmitteln 16 Becquerel sein sollten. Ja, dieses zeigt eine sehr große unterschiedliche Auffassung, ab wann eine Strahlenbelastung Folgen für Menschen haben kann. Und Foodwatch und IPPNW fordern hier einen Bruchteil dessen nur an Grenzwerten, was ja industriegeleitet entschieden wurde. Radioaktive Belastung von Lebensmitteln. Die massive Kontamination von Böden und Meerwasser wird gravierende gesundheitliche Folgen für die Menschen in Japan haben. Am Beispiel der für die japanische Küche sehr wichtigen Meeresalgen, die in den Küsten Japans kultiviert werden, macht die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit, GRS, deutlich, welchen Gefahren die Bevölkerung ausgesetzt ist. In einer Analyse mit dem Titel Zur Meerwasserkontamination von Fukushima Daiichi, Stand 6.4.2011, wird anhand von Meerwassermessungen in der Nähe des AKWs die Strahlenbelastung abgeschätzt. Ergebnis: Beim Verzehr von 100 Gramm Algen ergibt sich eine effektive Dosisbelastung zwischen 2,2 Millisievert bei Rotalgen und 220 Millisievert bei der Braunalge Kumbu. In 10 Kilometern Entfernung ergab sich für die Braunalge noch immer 2,2 Millisievert. Das bedeutet, eine einzige Algenmahlzeit kann bereits zum doppelten oder gar 220-fachen Überschreiten des offiziellen Jahresgrenzwertes der Bevölkerung führen. Dieser liegt gemäß der deutschen Strahlenschutzverordnung bei 1 Millisievert über alle Expositionspfade. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jede noch so geringe radioaktive Strahlung ein gesundheitliches Risiko darstellt und schwere Erkrankungen wie Krebs auslösen kann. Das ist seit Jahrzehnten allgemeiner wissenschaftlicher Leerstand. Jede Grenzwertfestsetzung ist lediglich eine Entscheidung über die tolerierte Zahl von Todesfällen. Nach den Berechnungsgrundlagen der Internationalen Strahlenkommission akzeptiert die EU mit ihren aktuell sehr hohen Grenzwerten allein für Deutschland jährlich mindestens 7.700 zusätzliche Todesfälle, selbst wenn nur 5% des Grenzwertes ausgeschöpft würden. Die aktuellen EU-Grenzwerte liegen zwischen 200 und 600 Becquerel Cäsium pro Kilogramm Lebensmittel. Ganz ähnlich in Japan. Milch und Babynahrung dürfen mit 200 Becquerel Cäsium, alle anderen Lebensmittel mit 500 Becquerel Cäsium pro Kilogramm belastet sein. Bei radioaktivem Jod sind bei Milch und Trinkwasser 300 Becquerel je Kilogramm und bei Gemüse 2000 Becquerel je Kilogramm zulässig. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA vom 24. März 2011 lag in den Präfekturen Ibaraki und Fukushima bei fast allen pflanzlichen und milchlichen Proben die Jod- und Cäsiumbelastung über den hohen offiziellen Grenzwerten. Dem japanischen Wissenschaftsministerium MEXT zufolge wurde einen Monat nach dem Super-GAU in einigen Regionen mehr als 100.000 Becquerel je Kilo Jod 131 und 900.000 Becquerel je Kilogramm Cäsium 137 in Gemüseproben gefunden. Eine einzige Gemüsemahlzeit, 500 Gramm, konnte also bereits zum 7-fachen Überschreiten einer Jahresdosisbelastung von 1 Millisievert führen. Laut IAEA, also Internationaler Atomenergiebehörde, werden zudem im März 2011 in zahlreichen Präfekturen zwischen Fukushima und Tokio im Trinkwasser zulässige Jod-131-Werte überschritten. In einem Bezirk von Tokio war das Trinkwasser mit 210 Becquerel je Liter Jod-131 kontaminiert. Vor dem Hintergrund des Grenzwertes von 100 Becquerel je Liter für Kinder und 300 Becquerel pro Liter für Erwachsene stellt das eine erhebliche Strahlenbelastung in der dicht besiedelten Hauptstadtregion dar. Wie gefährlich die in Japan gemessenen Kontaminationen sind, lässt sich auch daran erahnen, dass unabhängige Strahlenschutzexperten nach Tschernobyl auf der Grundlage der damals geltenden Strahlenschutzverordnung Erwachsenen empfahlen, Nahrung mit höchstens 30 bis 50 Becquerel Kilogramm Cäsium Gesamtaktivität zu verzehren. Für Kinder sowie für stillende und schwangere Frauen lag der empfohlene Wert bei 5 bis 20 Becquerel je Kilo. Bisher veröffentlichte Analyseergebnisse deuten zudem darauf hin, dass der Fukushima-Fallout gegenüber dem von Tschernobyl einen höheren Anteil des kürzerlebigen Cäsium 134 enthält und daher aggressiver ist. nachdem wir uns jetzt mit den Grenzwerten befasst haben und mit der Verseuchung, die in und bei Fukushima zu finden ist, wollen wir jetzt übergehen zu einem Report der schon bereits erwähnten IPPNW, also der Ärzte gegen den Atomkrieg. Und zwar gibt es eine aktuelle Ausgabe von ihrem Newsletter vom 25. Februar 2012 und dieser heißt Fukushima, das atomare Zeitalter beenden. Am 11. März 2011 kam es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi infolge eines Erdbebens zum Supergau mit mehreren Kernschmelzen. Vieles von dem, was Atombehörden und Atomindustrie gerne als irrelevant und praktisch ausgeschlossen abtun, spielte eine Rolle beim Unfallablauf in 3 Reaktoren und 4 Brennelementbecken. Erdbeben, Stromausfall, Notstrombatterien, dampfgetriebene Kühlpumpen, Explosionen etc. Die japanische Atomaufsichtsbehörde NISA stufte den Reaktorunfall wegen der massiven radioaktiven Freisetzungen auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse am 12. April 2011 mit der Höchststufe 7 ein. Katastrophaler Unfall. Ein internationales Forscherteam kam in einer am 21. Oktober 2011 veröffentlichten Studie zu dem Ergebnis, dass durch den Supergau in Fukushima 2,5 mal so viel radioaktives Erdgas Xenon 133 freigesetzt wurde wie durch Tschernobyl. Die vom Norwegian Institute for Air Research federführend erstellte Studie errechnete eine Freisetzung von 16.700 petabecquerel Xenon 133 in den Tagen vom 11. bis 15. März, den Autoren zufolge die größte zivile Freisetzung in der Geschichte der Menschheit. Die für die menschliche Gesundheit besonders gefährliche Freisetzung von radioaktivem Cäsium 137 in den Monaten März und April belief sich der Studie zufolge auf 36 petabecquerel. Die Freisetzung betrug damit in diesem Zeitraum gut 40% der geschätzten Freisetzung durch Tschernobyl. Ca. 20% des Cäsium 137 ging der Studie zufolge über Japan nieder, während rund 80% den Pazifischen Ozean verseuchten. Glück im Unglück hatte zunächst der Großraum Tokio mit seinen rund 36 Millionen Einwohnern. Als die dichteste radioaktive Wolke am 15. März über die Hauptstadt hinwegzog, regnete es nicht. Zwischen dem 20. und 22. März zog allerdings erneut Radioaktivität über noch größere Gebiete der japanischen Hauptinsel, von Gebieten nördlich des Atomkraftwerks bis Osaka im Süden. Starke Niederschläge sorgten dafür, dass praktisch das gesamte Cäsium 137 aus der Atmosphäre ausgewaschen wurde. Es kam zu einer erheblichen Cäsiumbelastung großer Gebiete Japans, einschließlich Tokios. Brisant ist auch. Nach Analysen des internationalen Forscherteams gibt es starke Hinweise darauf, dass die Freisetzung am 11. März 2011 infolge des Erdbebens sehr schnell und möglicherweise noch vor Eintreffen des Tsunamis begann. Auch die von der Betreibergesellschaft TEPCO veröffentlichten Daten legten den Verdacht nahe, dass es sofort nach dem Erdbeben erhebliche Probleme mit der Kühlung des Reaktors gab. Das Hochdruckeinspeisesystem HPCL von Block 1 ging überhaupt nicht in Betrieb. Die Betriebsmannschaft hat dann auch noch das einzig verfügbare Kühlsystem Isolation Condensor nur wenige Minuten nach dem Erdbeben von Hand wieder außer Betrieb genommen, weil es den Reaktor viel zu schnell abkühlte. Daraufhin heizte sich dieser gefährlich schnell wieder auf. Das Kühlsystem wurde noch wiederholt kurz eingeschaltet, war aber, aus welchen Gründen auch immer, ab 15.34 Uhr und somit bereits Minuten vor dem Ausfall der gesamten Stromversorgung nicht mehr im Einsatz. Über das, was sich noch vor den offiziell behaupteten Auswirkungen durch den Tsunami in Fukushima genau abspielte, wird weder in Japan noch in Deutschland wirklich aufgeklärt. Berichte der Gesellschaft für Reaktorsicherheit im Auftrag der Bundesregierung vermeiden hierzu nachvollziehbare Analysen und Aussagen. Extreme Sicherheitslücken der von General Electric konstruierten Siedewasserreaktoren in Fukushima werden allenfalls angedeutet. So fehlen beispielsweise dem Notkühlsystem Wärmetauscher zur Kühlung des Wassers. Auch auf Analysen des US-amerikanischen Nuklearingenieurs Arnold Gundersen, wonach es sich bei der außergewöhnlich heftigen Explosion in Block 3 am 14. März vermutlich um eine Nuklearexplosion im Brennelementebecken handelte, gehen deutsche Regierungsstellen mit keiner Silbe ein. Ebenso schweigen sich die deutschen Massenmedien darüber aus. Von einer möglicherweise stattgefundenen Nuklearexplosion in Fukushima soll die deutsche Öffentlichkeit nichts erfahren. Für die Menschen in Japan hatte diese Politik des Schweigens dramatische Folgen. So hielt die japanische Regierung Informationen des Computersimulationssystems Speedy lange zurück. Das hatte beispielsweise für die 21.000 Einwohner von Namie, einer Stadt von 8 Kilometer nordwestlich vom havarierten Atomkraftwerk entfernt, dramatische Folgen. Sie flohen ausgerechnet ins mehr als 20 Kilometer entfernte Tsushima, wo am 15. März 2011 der größte radioaktive Fallout mit dem Regen niederging. In Namie hat das japanische Wissenschaftsministerium später Plutonium-238 im Boden gefunden, 4 Becquerel pro Quadratmeter. In der Küstenstadt Minamisoma fand man 15 Becquerel pro Quadratkilometer Plutonium-239 und Plutonium-240. In der 64.000 Einwohnerstadt Shirakawa, 79 Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt, wurde wie an vielen anderen Orten radioaktives Strontium gemessen. Evakuierung der Bevölkerung. Ungefähr 100.000 bis 150.000 Einwohner mussten die Region um Fukushima verlassen. Die Ausweitung der Evakuierungszonen erfolgte allerdings nur schrittweise und alles andere als umfassend. Damit rief die japanische Regierung internationale Empörung hervor. So sah beispielsweise auch die IPPNW am 24. März 2011 die Notwendigkeit einer Ausweitung der Evakuierungszone, vor allem für schwangere Frauen und Kinder. Das Industrieland war mit der Situation völlig überfordert. In den Notunterkünften wurden Menschen aus der Kontaminationszone teilweise aus Angst vor Strahlung abgewiesen. Der Schutz von Kindern wurde amtlich reduziert. So erhöhte das japanische Erziehungsministerium im April die Strahlengrenzwerte in Schulen auf 3,8 Millisievert pro Stunde. Massive Proteste von Eltern waren die Folge. Auch die IPPNW wendete sich an das Ministerium. Im August letzten Jahres wurden die Höchstwerte wieder herabgesetzt. Die Folgen der Atomkatastrophe sind dramatisch und betreffen ganz Japan, keinesfalls nur die Fukushima-Region. Nach der Veröffentlichung japanischer Wissenschaftler im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences vom November 2011 sind die westlichen Landesregionen mit etwa 25 Becquerel pro Kilogramm Boden kontaminiert, während es in östlichen Landesteilen meist mehr als 100 Becquerel sind. In den Präfekturen Fukushima, Miyagi, Tochigi und Ibaraki wurden Cäsiumbelastungen in der Größenordnung von 5000 Becquerel je Kilogramm ermittelt, mit noch weitaus höheren Werten in der Nähe des havarierten Atomkraftwerks. Die Cäsiumbelastung liegt demnach in 4 japanischen Präfekturen über oder knapp unter dem sehr hoch angesetzten Grenzwert, ab dem die japanische Regierung Landwirtschaft und Viehzucht verboten hat. Gefährliche Radioaktivität wurde auch bei mehreren 10.000 Tonnen Klärschlamm gemessen. Nach Angaben japanischer Umweltorganisationen will die Regierung den kontaminierten Schutt aus der Region um Fukushima über das ganze Land verteilen und verbrennen. Das japanische Umweltministerium schätzt allein die Menge an radioaktiv verseuchten Bauschutt aus den Küstengebieten von Iwate, Miyagi und Fukushima auf etwa 23,8 Millionen Tonnen. Riesige Mengen radioaktiv stark belasteten Kühlwassers sind zudem direkt in den Pazifik gelaufen oder gepumpt worden. Dieser Vorgang ist bis heute nicht beendet. Eine so starke Einleitung radioaktiver Spaltprodukte ins Meer hat es zuvor noch nie gegeben. Soweit die Ärzte gegen den Atomkrieg in ihrem aktuellen Newsletter vom 25.02.2012, der den Titel trägt »Fukushima, das atomare Zeitalter beenden«. We'll be right back. Nun wollen wir genauer betrachten, wie sich die Bundesregierung verhält, die ja vollmundig einen Atomausstieg verkündet hat. Und hierzu wollen wir einen Artikel vom 6. März von Kontratom, der Internetplattform für den Atomausstieg, euch zu Gehör bringen. Und dieser Artikel heißt: Bundesregierung plant Milliardenbürgschaft für Brasiliens Risiko-AKW. Die Genehmigung des in Brasilien geplanten neuen Atomkraftwerkes Angra 3 erfolgte aufgrund einer fehlerhaften und unvollständigen Sicherheitsanalyse. Dies belegt eine aktuelle Studie, die Urgewalt und Greenpeace heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorstellen. So wurde die technische Sicherheitsprüfung auf Grundlage von Daten eines nicht baugleichen Atomkraftwerkes erstellt. Schon bekannte Risikofaktoren wie die Erdrutschgefahr und Flugzeugabstürze wurden in der Genehmigung nicht oder nur unzureichend betrachtet. Die Bundesregierung plant jedoch, den Bau von Angra 3 mit einer Bürgschaft über rund 1,3 Milliarden Euro zu unterstützen. Das Atomkraftwerk Angra 3 ist eine Gefahr für die Menschen in Brasilien. Die Sicherheitsanalyse ist mangelhaft. Der Standort für ein Atomkraftwerk ungeeignet. Zudem ist der Reaktor bereits heute technisch veraltet, sagt Tobias Riedel, Atomexperte von Greenpeace. Bundeskanzlerin Angela Merkel will dennoch mit einer Milliardenbürgschaft für den Bau dieses Risikoreaktors sorgen. Sie hat offenbar nichts aus Fukushima gelernt. Der brasilianische Gutachter Dr. Francisco Correa zeigt in seiner Studie, dass die probabilistische Sicherheitsanalyse, PSA, nicht speziell für Angra 3 angefertigt wurde. Stattdessen wurden die Daten des deutschen Atomkraftwerkes Biblis B herangezogen. Die technischen Unterschiede zwischen den Reaktoren blieben dabei unberücksichtigt. Ebenso wenig sind Daten des bereits im Betrieb befindlichen und baugleichen Kraftwerks Angra 2 in die Analyse eingeflossen. Zudem wurden bekannte mögliche Unfallszenarien in der Genehmigung nicht betrachtet. So ist der Reaktor nicht gegen den Absturz eines Passagierflugzeugs geschützt. Der Standort des neuen AKW verfehlt darüber hinaus Kriterien, die nach den geltenden Bestimmungen für den Neubau eines Atomkraftwerkes in Brasilien notwendig sind. Der Standort darf nicht in einer erdrutschgefährdeten Region oder in der Nähe größerer Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern liegen. Beides ist bei Angra 3 jedoch der Fall. Die Faktoren, die bei Fukushima zur Katastrophe geführt haben, sind auch bei Angra 3 gegeben. Dazu gehören falsche Annahmen, ein ungeeigneter Standort und veraltete Technik, sagt Barbara Happe, Brasilien-Expertin von Urgewalt. Ein solch gefährliches AKW zu unterstützen, ist verantwortungslos. Die schwarz-gelbe Bundesregierung wird voraussichtlich in den kommenden Wochen über eine Bürgschaft in Höhe von 1,3 Milliarden Euro entscheiden, mit der die Fertigstellung von Angra 3 garantiert werden soll. Der Bau des Atomkraftwerkes wurde 1984 begonnen und zwei Jahre später wegen finanzieller Probleme wieder eingestellt. Seitdem werden die meisten Komponenten des Reaktors vor Ort gelagert. Nutznießer der Bürgschaft ist der französische Nuklearkonzern Areva. Thank you. Als nächstes werden wir einen Artikel aus der Märzausgabe der Graswurzelrevolution, einer anarchistisch-pazifistischen Zeitung, euch vorstellen. Diese befassen sich mit drei Artikeln zu Fukushima und zum Anti-Atom-Thema. Und einerseits gibt es den Artikel Ein Jahr Fukushima, wo geht's zum Atomausstieg? Diesen werdet ihr gleich hören. Weitere Artikel, die ihr zum Beispiel im Infoladen in der Ludwigstraße 37 euch auch zu Gemüte führen könnt, ist der Artikel Atomtransporte quer durch die Welt und Selbstverständlichkeit des Alltags ist verschwunden. Ein Jahr Super-GAU in Japan und ein Bericht von einem Menschen, der jetzt in Europa lebt und vormals in Japan lebte. Und jetzt, wie angekündigt, der Artikel Anja Fukushima, wo geht's zum Atomausstieg? Am 11. März 2011 bebte in Japan die Erde und der verheerende Tsunami tötete mehr als 20.000 Menschen. Zehntausende werden obdachlos. Im Atomkraftwerk Fukushima kommt es zur Kernschmelze und zum Super-GAU. Weite Landstriche werden radioaktiv verseucht. Die Betreiberfirma TEPCO offenbart vor den Augen der Weltöffentlichkeit ihre ganze Hilflosigkeit und Schlampigkeit. In Japan entwickelt sich daraufhin eine neue Anti-Atomkraftbewegung. In Deutschland und vielen anderen Ländern gehen Hunderttausende gegen die weitere Nutzung der Atomenergie auf die Straße. Wie sieht es ein Jahr später aus? Ist der Atomausstieg in Deutschland wirklich besiegelt? Wie reagiert Japan auf die Reaktorkatastrophe und was passiert in anderen Ländern? Was bedeutet das für die internationale Anti-Atom-Arbeit? Fukushima ist nur noch selten in den Schlagzeilen, doch immer wieder treten in den zerstörten Reaktoren massive Probleme auf. Eine Rückkehr zur Normalität kann in den verstrahlten Regionen rund um den Reaktorkomplex bestenfalls oberflächlich sein. Die dramatischen Folgen der Reaktorkatastrophe werden jahrhundertelang zu spüren sein. Dennoch hat sich eine überraschende Entwicklung ergeben. Im Februar 2012 waren in Japan nur noch 3 von 54 AKW am Netz. Ab April ist Japan womöglich vorübergehend komplett atomstromfrei. Viele Regionen verweigern das Wiederanfahren ihrer Reaktoren. Sie wollen die Risiken nicht länger. Zeichnet sich hier womöglich das Ende der Atomindustrie in Japan ab? Das wäre eine sehr positive Entwicklung. Atomausstieg oder nicht? Außerhalb von Japan ist die Situation der Atomindustrie widersprüchlich. Die Reaktorkatastrophe scheint genau wie die von Tschernobyl in vielen Ländern einfach ignoriert zu werden. Länder wie Russland, Indien, Finnland oder die Tschechische Republik setzen ungebremst auf den Ausbau ihrer Atomanlagen. Auch China will weitermachen, auch wenn einige Projekte vorerst verschoben wurden. In den USA wurde gerade eine Genehmigung für einen AKW-Neubau erteilt. Auch Großbritannien will neue AKW bauen lassen. Es gibt sogar neue Atomfans, denn Polen will mit aller Macht in die Atomenergie einsteigen. Auch in Weißrussland soll ein erstes AKW entstehen. Die Halsstarrigkeit, mit der an der Atomenergie festgehalten wird, ist alarmierend. Unübersichtlich ist die Lage in Frankreich, wo Präsident Sarkozy auf Atomkraft als identitätsstiftendes Moment der Grande Nation setzt, während die Opposition ein wenig von der Atomkraft abzurücken scheint. Der Staatskonzern Areva steckt jedoch in handfesten Schwierigkeiten, weil er sich beim Uranabbau und dem EPR in Olkiluoto in Finnland kräftig verschätzt hat. Ein Gradmesser für die politische Durchsetzungskraft der Anti-Atomkraftbewegung ist am 11. März die Beteiligung an der 230 Kilometer langen Menschenkette im Rhontal. In anderen Ländern gibt es kleine Teilerfolge. In Belgien hat man den Ausstieg aus der Atomenergie ein wenig vorverlegt. Auch in der Schweiz verschwanden Neubaupläne in der Schublade und in Italien wurde der Einstieg in die Atomenergie verhindert. Die Niederlande war bis Anfang 2012 ebenfalls sehr am Neubau eines AKW interessiert, doch nun wurde das AKW-Projekt in Borssele für mehrere Jahre verschoben. Und Deutschland? Die Anti-Atom-Bewegung konnte mit ihren Massenprotesten die endgültige Abschaltung von 8 AKW durchsetzen, darunter das symbolträchtige Doppel-AKW in Biblis. Eine große Koalition von Schwarz über Gelb und Rot bis Grün feierte daraufhin den unumkehrbaren Atomausstieg und die revolutionäre Energiewende. Vielen Menschen jedoch ist klar, dass hier Schein und Sein weit auseinanderklaffen. 9 AKW dürfen noch bis zu 10 Jahren weiterlaufen, darunter 2 Reaktoren in Neckarwestheim und Philippsburg unter einem grünen Ministerpräsidenten. Die Urananreicherung in Gronau und die Brennelemente-Fertigung in Lingen dürfen unbegrenzt weiter ihren Uranbrennstoff in alle Welt exportieren. Allein aus Gronau kann jedes 10. AKW weltweit mit Uranbrennstoff versorgt werden. Und um der Heuchlerei noch die Krone aufzusetzen, will die Bundesregierung den Bau von AKWs in Brasilien, Indien und China mit deutschen Exportbürgschaften absichern. Ein Atomausstieg sieht anders aus. Aber immerhin, die Atomkonzerne E.ON, RWE und EnBW sind genauso angeschlagen wie Areva. Ob sie unter den veränderten Verhältnissen überleben können, ist offen. Vielleicht erleben wir in wenigen Jahren eine neue Fusionswelle zu noch größeren Stromoligopolen. Vielleicht treibt der Ausbau regenerativer Energien, aber auch die wünschenswerte Dezentralisierung der Stromversorgung voran, wenn die Stromriesen weiter wanken. Perspektiven der Anti-Atom-Arbeit. Angesichts der widersprüchlichen Lage muss sich auch die Anti-Atom-Bewegung auf die neue Situation einstellen. Schon in Gorleben hat sich im November gezeigt, dass viele Menschen der Bundesregierung ihren Atomausstieg nicht abkaufen. Offensichtlich wird auch, dass der Kampf um den Atomausstieg ein Jahr nach Fukushima in keinem Land wirklich gewonnen ist, dass im Gegenteil weltweit eine massive Offensive der Atomindustrie läuft. Eine der Antworten darauf ist eine Internationalisierung der Anti-Atom-Arbeit. So fand im Januar 2012 in Yokohama ein internationaler Anti-Atom-Kongress statt und Anfang Februar folgte in Münster eine internationale Uran-Konferenz, die den Beginn der Atomspirale vom Uranabbau bis zur Urananreicherung ins Visier nahm. Die internationale Vernetzung der Anti-Atom-Bewegung macht Fortschritte, denn ohne grenzüberschreitende Proteste werden sich in Zukunft immer seltener Erfolge erzielen lassen. Initiativen und Atomkraftgegnerinnen aus dem Niger, aus Polen, den Niederlanden, Russland, der Türkei und Frankreich warben für Unterstützung, genau wie deutsche Initiativen internationale Unterstützung und Zusammenarbeit benötigen, um zum Beispiel Urantransporte und Castortransporte zu stoppen oder aber den deutschen Atomkonzern im Ausland den Atomexport zu vermasseln. Ein positives Beispiel war in den vergangenen Jahren der erfolgreiche Kampf gegen das RWE-AKW im bulgarischen Belene. 11. März, Großdemos zum Fukushima-Jahrestag. Ein wichtiger Fokus der Anti-Atom-Proteste in diesem Jahr ist der 11. März, der erste Fukushima-Jahrestag. In vielen Ländern wird es an diesem Tag Proteste geben, darunter in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz. Spektakulär wird die Menschenkette im Rhontal werden, zu der auch viele Atomkraftgegnerinnen aus Deutschland erwartet werden. In Deutschland sind 5 Großdemos und eine Menschenkette geplant. Im Westen findet die zentrale Großdemo zur Urananreicherungsanlage in Gronau statt. Im Norden steht das AKW Brockdorf im Fokus. In Niedersachsen gibt es eine Demo in Hannover und abends eine 75 Kilometer lange Menschenkette vom absaufenden Endlager Asse zum geplanten Endlager Schacht Konrad. Im Süden wird an den AKW-Standorten Grundremmingen und Neckarwestheim demonstriert werden. Vom Export von Uranbrennstoff und militärisch äußerst brisanter Atomtechnologie, überlaufende AKW-Zeitbomben bis zum ungelösten Problem der Atommülllagerung reicht das Spektrum. Der Atomausstieg ist noch lange nicht durchgesetzt. 2 wichtige Daten im Frühjahr sind zudem die Jahreshauptversammlung von RWE am 23. April und E.ON am 3. Mai in der Grugerhalle in Essen, wo wieder engagierte Proteste gegen die internationale Atomprojekte der beiden Atomkonzerne erwartet werden. Für den Herbst beschloss die Uran-Konferenz am 4. Februar in Münster ein ambitioniertes Protestvorhaben. Am 29. September, dem 55. Jahrestag des schweren Reaktorunfalls von Mayak, sollen auf einem internationalen Aktionstag erstmals von Paris bis Moskau quer durch Europa gemeinsame Proteste gegen die großen Uran- und Atomkonzerne Areva, E.ON, RWE, Urenco und Rosatom stattfinden. In Deutschland gibt es dabei eine Reihe von möglichen Protestorten: Essen, RWE, Düsseldorf, E.ON, Duisburg, Areva, Gronau, Urenco, Lingen, Areva, Jülich, Urenco sowie Erlangen, Areva. Wichtig ist zudem eine intensivere Zusammenarbeit mit Atomkraftgegnerinnen in den Ländern, in denen Uranabbau betrieben wird, damit das Uran in der Erde bleibt. Auch hier gibt es noch viel zu tun, doch die Anti-Atom-Bewegung lässt auch 2012 nicht locker. alle Informationen zu den Protesten, zu den Demonstrationen zum Jahrestag findet ihr unter anti-atom-demo.de. Und der Aufruf lautet: Fukushima mahnt, Atomanlagen jetzt abschalten. Am 11. März 2012 dauert die Katastrophe von Fukushima schon ein Jahr an. An diesem Tag gedenken wir der Opfer und wenden uns gegen die weitere Nutzung der Atomenergie in Deutschland, in Europa, weltweit. In Deutschland demonstrieren wir an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Solange 10% aller AKWs weltweit mit angereichertem Uranbrennstoff aus Gronau versorgt werden können und solange die Bundesrepublik für Atomgeschäfte in aller Welt bürgt, kann von einem Ausstieg aus der Atomenergie keine Rede sein. An den Atomkraftwerken Grundremmingen, Neckar-Westheim und Brockdorf sowie in Hannover AKW Gronde. Grundremmingen hat, wie Fukushima, Siedewasserreaktoren und es ist der letzte deutsche Standort, an dem zwei Reaktoren in Betrieb sind. Neckar-Westheim steht in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Das Betriebsgelände von Brockdorf liegt in einer Senke, tiefer als der Wasserspiegel der Elbe. Der Stahl, der vor 30 Jahren in Gronde verbaut wurde, war schon damals technisch überholt. Mit einer Lichterkette zwischen Braunschweig-Thune, Asse 2 und Schacht Konrad. Hier setzen wir ein deutliches Zeichen gegen den unverantwortlichen Umgang mit Atommüll. Wir wollen einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energien in der Fläche, dezentral, demokratisch und sozial. Diesem Ziel steht die Atomenergie entgegen. Es gibt keine friedliche Nutzung von Atomkraft. Der Weiterbetrieb der noch am Netz befindlichen Reaktoren und Atomanlagen ist nicht vertretbar. Darum Schluss damit. Atomausstieg jetzt. Ja, die Orte und dergleichen mehr findet ihr wie gesagt unter anti-atom-demo.de.